Tag, der Duft von Wiese und Tag, einem Leben, das sich nach nichts befragt, nur werden ohne zu vergehen kennt, keine Wünsche braucht, weil alles gleichsam ist. Weit langt ins Tal der Geruch von Meer und einem Leben, das sich nach nichts befragt, nur vor sich hin wiegt, ohne jede Scham, nur werden ohne zu vergehen, kennt kein Wunder braucht, weil alles gleichsam ist. Hoch über dem Tal, da wo alles schwerelos, das Leben sich nach nichts befragt, nur werden ohne zu vergehen kennt, will ich mich immer wieder verlieren. Sehnsucht ist ein Flug, die Sehnsucht unterbricht die Sucht. Die Sehnsucht ist ein Flug, die Sehnsucht unterbricht die Sucht. Die Sehnsucht ist ein Flug, die Sehnsucht unterbricht die Sucht. Die Sehnsucht ist ein Flug. Ba ba da ba ba ba, ba da ba ba ba ba ba, ba da ba ba ba. Ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba.